Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. So, ihr Lieben, Freitagnacht. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt heute Nacht hier, dann könnt ihr das machen. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Erster Anrufer heute Nacht, das ist der Jörg. Und Jörg ist 35 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, grüß dich, Domian. Hallo, Jörg. Ja, weswegen rufst du an? Also ich rufe dich deswegen an, weil mir die Dienstagssendung nicht so richtig gefallen hat, als es um Gruppensex ging. Das war das Thema Dienstag, genau. Genau, und ich fand das so, bis auf zwei Ausnahmen irgendwie, ja, dass das nicht richtig repräsentiert wird, die ganze Geschichte. Das war halt immer alles so Not gegen Elend und gezwungen und gegen Geld verkauft und so weiter und so fort. Und ich fand eigentlich... Ja, nicht nur, aber vorwiegend, ja. Ja, also da sind so viele Aspekte, die das normalerweise beinhaltet, gar nicht zu Wort gekommen. Mhm. Und du möchtest diese Aspekte zu Wort bringen jetzt? Ja, also mich hat zum Beispiel gestört, dass irgendjemand sagte, bevor das zu Hause langweilig wird, sollte man dann einen Partnertausch machen oder solche Geschichten. Ja. Und ich finde auch, dass man das durchaus machen kann, wenn es zu Hause noch interessant ist, einfach als spannende Ergänzung so zum normalen täglichen Alltag, den man sowieso hat. Jetzt soll man Butter bei die Fische tun. Du bist in einer Beziehung, du hast eine Freundin und eine Frau. Mhm, richtig. Ja, und ihr macht Gruppensex. Ja. Mit wem? Das kommt ganz drauf an. Also ich höre Leute im Hintergrund. Sind die gar da im Moment? Ja, natürlich. Klar. Ehrlich? Ja. Das ist ja abgefahren. Wie viele Leute sind das? Vier Mann. Vier, also nicht vier Männer, sondern vier Leute. Ja, genau. Also ihr seid insgesamt vier Leute. Ja. Zwei Pärchen. Ja. Aha. Wie lange kennt ihr euch schon? Ein paar Monate. Wie habt ihr euch kennengelernt? Im Internet. Im Internet. Es gibt ja halt so Plattformen, wo du dich als Paar kennenlernen kannst. Ja, klar. Jetzt, stören wir eigentlich gerade jetzt mittendrin? Stimmt, auffallend, ja. Das heißt, wir haben euch ja nicht angerufen, sondern ihr habt uns angerufen. Genau, also wir haben uns praktisch bereit gehalten für euch, damit ihr uns anrufen könnt. Ansonsten hätten wir sicherlich schon was Besseres zu tun gehabt. Das heißt, es ist noch nicht richtig zur Sache gegangen? Heute Abend noch nicht. Ja. Ihr seid doch angezogen. Ja. Leichtes Zögern, also sagen wir, ihr seid fast angezogen. Ja. Ja. Aber du hast gerade am Anfang was ganz Ernstes gesagt. Du hast gesagt, das muss nicht immer daraus resultieren, dass in der Beziehung nichts mehr läuft, sondern man kann eine gute sexuelle Beziehung auch zu seinem Partner haben und dennoch Lust auf andere Leute haben. Ja, das Ziel ist im Endeffekt, oder das Gute ist daran, dass du vorher schon weißt, dass du mit der besten Frau wieder nach Hause fährst. Ja. Das ist also nicht so diese Geschichte, dass du sagst, ich kann meine eigene Frau nicht mehr ertragen und ich möchte was anderes haben, bevor ich mich von der trenne, sondern es ist einfach so, dass du sagst, es gibt zwischen Himmel und Hölle eine ganze Menge Sachen, die da passieren. Und da gibt es halt noch was anderes dabei, was nicht besser ist und nicht schlechter ist, sondern einfach als Ergänzung dabei ist. So. Ja, verstehe. Wie lange bist du mit deiner Partnerin schon zusammen? Zweieinhalb Jahre. Und die Idee ist jetzt zum ersten Mal erwachsen oder gab es die früher auch schon mal? Das war witzig. Wir sind, wie gesagt, so zusammengekommen vor zweieinhalb Jahren und wir haben uns, das war am Anfang eine Wochenendbeziehung, wir haben uns jedes Wochenende gesteigert, wir sind mal auf eine Sexmesse gegangen, wir sind mal auf irgendwas anderes gegangen und nachdem wir in Hamburg auf der Reeperbahn waren, haben wir uns halt überlegt, was die nächste Steigerung wäre. Aha. Das war so eine Sexshow. Aha. Und dann haben wir halt einfach aus so Jux und Dollerei gesagt, lass uns mal in den Swingerclub gehen. Man sieht das halt überall bei wahre Liebe, bei Liebe Sünde. Ja. Und dann haben wir gesagt, lass uns mal hingehen, mal gucken, wie das ist. Da war gar nicht im Vordergrund, dass wir gesagt haben, wir wollen mit anderen Paaren was haben, sondern wir haben gesagt, wir gucken uns das einfach mal an, wie das ist. Und wenn es gefällt, machen wir mit und sonst lassen wir es bleiben. Also es war nie geplant, mit anderen Leuten dabei irgendwas anzufangen. Mhm. Hat es euch im Swingerclub gefallen? Das war eine Horrornummer im Endeffekt. Wenn wir nicht so viel Humor gehabt hätten, hätten wir das nie wieder gemacht hinterher. Ah, daher dann auch die Entscheidung, wir suchen uns unsere Leute, unser Paar, in eurem Fall dann auf einem anderen Wege. Wir gehen auch gerne in Swingerclubs. Das ist halt nur, man muss das unterscheiden. Das ist das Problem, was die meisten Leute haben. Die denken, wenn man sich mit anderen Paaren trifft, endet das immer mit Geschlechtsverkehr. Mhm. Und es gibt da eine ganze Menge dazwischen. Ich sag mal, es gibt so drei Abstufungen von Paaren. Das eine sind die Paare, mit denen du zusammen Sex hast, wo links im Bett das eine Paar liegt und rechts im Bett das andere Paar. Und die haben miteinander Sex und du bist halt in einem Raum. Und dann gibt es eben so diese Konstellation, dass du sagst, okay, du machst alles miteinander zu viert, außer dass du miteinander Geschlechtsverkehr hast, das hast du ja mit deinem eigenen Partner. Mhm. Ah. Und dann gibt's eben noch diese Stufe, wo du sagst, da haben alle vier, beziehungsweise, das kommt jetzt immer darauf an, wie das koordiniert wird, aber dass halt die Paare auch miteinander Partnertausch beim Geschlechtsverkehr haben. Also, das ist großer Informationswert schon, was du gerade gesagt hast, dass es solche Aufteilungen gibt. Du hast deine Leute im Hintergrund. Wie macht ihr das denn? Wie machst du es mit euren Pärchen, mit eurem befreundeten Pärchen? Wie macht ihr es mit dem Pärchen? Also mit dem Paar, was wir heute Abend zu Besuch haben, ist es halt so, dass wir da auch durchaus miteinander Geschlechtsverkehr haben. Aber das ist die Ausnahme. Und das ist das, was die meisten Leute, die nicht in dieser Sache drin sind, immer verwechseln. Ihr habt kreuz und quer Geschlechtsverkehr? Also wenn du jetzt meinst, zwischen Männern und Frauen und Frauen mit Frauen, ja. Das wir haben aber unter Männern keinen Biverkehr. Ich weiß, das hast du am Dienstag schon mal gefragt. Mhm. Das ist einfach so, wenn du auch in diesen Paarplattformen guckst, hast du 85% bei den Frauen zumindest die neugierig, und bei den Männern den gleichen Anteil, die eben wie nichts machen. Frage mich jetzt bitte nicht, warum das so ist, ich weiß es nicht. Mhm. Aber bei Frauen ist das genau, irgendwie auch... Genau, das war am Dienstag schon aufgefallen. Sag mal jetzt, hätte denn irgendjemand von den anderen auch mal kurz Lust, mit mir zu reden? Von dem anderen... Mit dir sprechen. Wer, wie? Ich denke, Carsten wird schon mit dir sprechen. Der Carsten, das ist der Mann vom anderen Pärchen. Ich will nur eben sehen, die sitzt im anderen Raum, damit wir keine Rückkopplung haben, aber mithören können. Ja. Carsten kommt aber schon rein, komm her, Carsten. Carsten kommt reingestürmt. Ja, warte eben. So, der Hund kommt gleich mit. So, ich gebe dir Carsten. Ja, danke schön, Jörg. Ja, hallo. Hallo Carsten, du bist der Mann von dem anderen Paar. Ich bin der Mann von dem anderen Paar, genau. Wie gefällt dir denn dieser Gruppensex, den du jetzt mit dem Paar Jörg und seiner Partnerin hast? Ja, also ich sag mal sehr gut. Also es ist eine Bereicherung. Also prinzipiell ist ja eigentlich so dieses ganze Thema... so Vorurteile im Hinblick, so ist die Partnerin mir noch genug und so weiter und so weiter. Ich denke mal, es gibt so viele Vorbehalte zu diesem ganzen. Also ist es bei euch dann auch so, wie Jörg das erzählt, dass du eigentlich mit deiner Partnerin auch guten Sex hast und dass diese Gruppensexgeschichte nur noch so eine zusätzliche Bereicherung ist? Auf alle Fälle. Ich denke mal, man kann es eigentlich auch nur machen, wenn die Beziehung funktioniert. Also man kann es nicht machen, wenn die Beziehung mehr oder weniger ein Problem ist. Und ich sag mal, das ist nicht so dieses Thema, ich kann damit nichts retten. Im Gegenteil, es bedarf eines sehr großen Vertrauens und man muss sich also schon vorher Gedanken über das machen, was passiert. Und man kann also eigentlich nicht sagen, ja gut, wir probieren es mal und wissen eigentlich gar nicht so, was ist die Konsequenz bei der ganzen Sache. War das jetzt für euch auch die erste Erfahrung mit diesem Paar oder habt ihr vorher schon andere Erfahrungen gemacht? Also wir haben vorher schon, also mehr oder weniger seit circa 2,5 Jahren sind wir in dieser sogenannten Szene mehr oder weniger vertreten und haben also schon mit einigen Paaren uns getroffen, mit einigen Paaren auch sexuellen Kontakt gehabt, wobei es nicht unbedingt immer zu diesem sogenannten Geschlechtsverkehr gekommen ist oder Partnertausch im klassischen Sinne. Aber es kommt immer zum Sex, zur sexuellen Handlung. Nicht immer. Also wie gesagt, es sind eben auch von unserer Seite her ist die Intention, dass wir eben auch Freunde suchen. Also wirklich Leute sozusagen, wie man dann sagt, über die Bettkante hinaus und nicht einfach nur so für diese One-Night-Stands oder zumindest auch nur für diese sexuelle Variante, sondern eigentlich auch so ein bisschen, wir wollen mehr. Jetzt, wo du da zu Besuch bist bei Jörg, läuft das immer auf Sex hinaus oder gibt es auch mal Abende, wo ihr euch trefft und einfach nur einen guten Wein trinkt und Fernsehen guckt und euch unterhaltet? Also momentan sind wir noch in diesem Stadium. Also das ist eher die Vorphase jetzt, oder? Das ist die Vorphase. Ich sag mal so, wir sind heute Abend angekommen, also wir sitzen zusammen, wir unterhalten uns, wir reden über alles Mögliche, über Gott und die Welt und trinken eben auch guten Wein. Wir haben sehr lecker gegessen. Aber es könnte ja noch was passieren, meint ihr auch, ne? Ja, auf alle Fälle. Also ich sag mal so, nichts ist unmöglich und von der Sache her ist es eben so, es ist offen und... Aber die Frage war, ob das auch schon mal vorkommt, dass eben nichts passiert. Das kommt auch vor. Das kommt auch vor. Also man hat zwar irgendwo immer so die Möglichkeit, man hat ein paar gefunden, wo man sich gehen lassen kann. Also es ist nicht so, dass man sagt, ich muss jetzt hier aufhören, sondern prinzipiell, ich kann also das machen, was ich möchte. Ihr übernachtet aber jetzt auch bei den Pärchen? Ja. Ja, das schon? Ja. Und da ist auch schon so eine Art Freundschaft entstanden zwischen euch vieren? Auf alle Fälle kann man sagen. Kannst du für dich sagen, was du an dieser Konstellation des Gruppensexes, den ihr da jetzt lebt, am geilsten findest? Also prinzipiell ist es so dieses Ganze, die Situation, also wenn du deine eigene Partnerin, siehst in diesem ganzen Spiel mehr oder weniger mit einer anderen Frau oder mit einem anderen Mann und wenn du gleichzeitig in dieser ganzen Szene mit integriert bist, also dieses Sehen ist schon, also dieser Voyeurismus prinzipiell bei jedem, der irgendwie ausgeprägt ist, das spielt schon eine sehr, sehr große Rolle. Verstehe. Und dich macht es nicht eifersüchtig, wenn deine Partnerin mit dem Jörg dann richtig zugange ist? Nein, also das ist die Grundvoraussetzung, bevor man solche Sachen überhaupt anfängt. Also das muss klar sein. Ist ganz wichtig, ne? Glaube ich auch. Ja. Und wie gesagt, also das hatte Jörg ja auch schon erwähnt, wir gehen zusammen wieder nach Hause. Also es ist nicht so, dass wir da irgendwie das Problem haben, nachher über unsere Beziehung zu diskutieren. Also das auf keinen Fall. So, jetzt will ich euch auf keinen Fall länger aufhalten. Die anderen sind vielleicht schon ganz wibbelig, was noch alles passieren wird demnächst. Wir alle sind in Gedanken bei euch und stellen uns vor, was ihr so in den nächsten 2 Stunden, 3 Stunden macht, alle miteinander. Wie lange dauert denn eigentlich so eine Session dann bei euch? Kann das jetzt die ganze Nacht sich hinziehen? Also ich sag mal so, wir kommen da schon auf einige Stunden. Also ich sag mal, es ist nicht so, dass man dann irgendwie sagt, so ja 1 oder 2 Stunden oder sowas, mal eben so quickie-mäßig nebenbei, sondern prinzipiell, ja, es kann die ganze Nacht gehen bis morgens früh um 6 oder das sind mehrere Phasen, die man da durchlebt. Genau, also wir haben ja jetzt erst kurz nach 1 und ihr seid noch in der Anfangsphase, ne? Das kann also schon 5 Uhr vielleicht werden. Auf alle Fälle. Also wir denken an euch, wir freuen uns für euch und du grüßt ganz herzlich alle anderen auch und vor allen Dingen die Mädels. Ja, mache ich. Ja? Ja. Ich höre sie. Alles Gute. Ihr Lieben, alles Liebe und alles Gute. Ja, dir auch. Tschüss. Ciao. So, zum Thema Gruppensex gibt's auch noch etwas vorzulesen. Und zwar, ja, also am Dienstag war ja nur das Thema Gruppensex. Und am Dienstag hatte ich ein Pärchen in der Leitung, Ralf und Silke. Und da war der Fall folgendermaßen, der Ralf wollte oder würde mal gerne Gruppensex haben oder zumindest mal jemanden dazunehmen oder ein Pärchen und Silke war da gar nicht für. Die war eifersüchtig und wenn dann nur höchstens mit einer Frau, aber Silke wollte es eigentlich nicht. So, und die beiden haben wir jetzt noch gefaxt. Im Nachhinein schreiben, hallo Jürgen, das Gespräch mit dir am Dienstag hat uns sehr gut getan. Wir haben nochmal über alles geredet und sind zu dem Entschluss gekommen, dass wir uns so lieben und keinen Gruppensex brauchen. Danke für dein Gespräch. Das ist so eine schöne Rückmeldung und es freut mich sehr, dass ihr euch jetzt arrangiert habt und dass da keine Streitigkeiten entstanden sind. Und auch noch zum Thema am Dienstag. Tim, 15 Jahre aus Rüdesheim, wollte uns über Folgendes informieren. Und wir bedanken uns sehr, dass wir uns informiert. Nämlich, hallo Domian. Ich hatte noch nie Sex und auch noch keinen Gruppensex. Meine 3 Kumpels, alle 15 Jahre und ich, aber machen Gruppensex für Arme. So einmal im Monat treffen wir uns, gucken scharfe Filme und dann onanieren wir zusammen. Mit einem Mädchen dabei wäre es sicher cooler, aber so ist es auch ganz okay. Viele Grüße, Tim. Gut, jetzt wissen wir, wie Tim und seine Kumpels sich alle paar Wochen mal vergnügen. Das ist auch sehr schön. Und jetzt geht's weiter mit Marc. Marc ist 23 Jahre alt. Ich grüße dich. Hi Domian. Hallo Marc. Und da ist auch eine Corinna noch, ne? Lese ich hier. Die ist noch im Hintergrund, genau. Die ist im Hintergrund. Das war zwar so nicht geplant, eigentlich soll der Klaus mit dabei sein. Aber gut, das macht jetzt auch nichts, weil Corinna ist mehr oder weniger auch dran beteiligt. Gut, jetzt kommen wir zur Sache. Ja. Um was geht's denn? Also es geht im Prinzip um das gleiche Thema wie beim Vorredner, dem ich mich auch nur anschließen kann, dass es eine Erfahrung ist, die, wenn man liberal genug eingestellt ist, man machen sollte. Gruppensex. Gruppensex. Das heißt, du hast Gruppensex? Ja, was heißt Gruppensex? Also es beschränkt sich auf 3 Leute immer. Ja, das ist ja auch schon eine kleine Gruppe. Das ist auch schon eine kleine Gruppe. Es ist aber definitiv halt immer nur in der Kombination ich und mein allerbester Kumpel und dann halt eine Frau. Insgesamt sind es jetzt 4 Frauen schon gewesen, aber halt nicht gleichzeitig. Ach so, ihr beide seid das feste Team, der Kumpel und du. Genau. Wie heißt der Kumpel? Du hast gerade den Namen genannt. Klaus. Der Klaus. Genau. Klaus und Marc sind das feste Team. Und genau. Ihr beiden holt euch dann immer ein Mädel, zieht euch ein Mädchen dazu. Genau, das hat ganz zufällig angefangen, ungefähr vor einem Jahr, September 2000, da ruft er mich an und ich war zu dem Zeitpunkt noch beim Bund und sagt, ich habe da eine Frau, mit der habe ich eine Affäre, also es war auch keine Beziehung bei ihm. Und sagt, ja, die würde sich auch auf 2 Männer einlassen. Und zu dem Zeitpunkt kannte ich Klaus auch noch nicht so dick, aber ich kannte ihn und naja gut, ich war auch lange Zeit beim Bund, muss ich dazu sagen, und habe halt gesagt, naja gut, schauen wir mal, ich fahre auf jeden Fall mal mit. Vorbedingung war, dass sie mit uns mal was trinken geht und erstmal guckt, wie ich so drauf bin. Ja, und du musstest sie ja auch erstmal angucken, ne? Und ja. Beschnuppern quasi so. Ja, wobei das von ihr natürlich stärker war, so dass sie wissen, wie ich bin als ich. Ich glaube, das ist bei einer Frau immer wichtiger, dass Mann macht da vielleicht eher mal ein Auge zu als eine Frau. Also lange Rede, kurzer Sinn, sie hat dir gefallen und ihr habt damit angefangen. Ja, ich habe ihr gefallen, das war ja die Voraussetzung. Und ja. Sie hat ihm dann halt das zu verstehen gegeben, dass es okay ist. Und ja. Dann sind wir auch gleich aus der Kneipe raus, zu ihr nach Haus. Mhm. Und da hat sich das ergeben. Aber ich muss dazu sagen, das war beim ersten Mal dann mehr oder weniger so, dass wir nacheinander mit dieser Frau Sex hatten. Mhm. Und der jeweils Unbeteiligte hat sich halt so ein bisschen, sag ich mal jetzt, daran, naja, aufgegeilt. Mhm. Das hört sich jetzt so negativ an, aber halt zuschaut mehr oder weniger. Mhm. Und ja, das war es eigentlich bei dem ersten Treffen. Bei den Folgetreffen mit der gleichen Frau hat sich dann halt weiterentwickelt, dass zum einen... ja, erstmal hat sich so entwickelt, dass der irgendwie der Dritte nicht nur zugeschaut hat, sondern sich teilweise auch vielleicht selbst angefasst hat und weil es, weil einfach wir uns mittlerweile auch ziemlich gut kannten, alle drei. Und ja, irgendwann ging es dann dazu über, dass wir alle drei gemeinsam Sex hatten, wirklich jeder gerade was zu tun hatte jetzt. Also weiß nicht, ob ich jetzt näher ins Detail gehen soll. Nee, musst du nicht, nee, nee. Es ist dann so eine richtige Dreierkonstellation entstanden, wo man in der Dreiergemeinschaft dem Sex frönt, ne? Und den Spaß hat. Richtig, genau. Was ist für dich der Thrill daran, das zu machen? Mach mal das Handy aus. Hier, warte mal kurz. Corinna, geh mal gerade dran, das ist bestimmt Klaus. Ja, ja, den habe ich Bescheid gesagt, der soll mal mitgucken. Der ist zwar nicht hier, aber... Aber der soll uns jetzt nicht stören. Ja. Also meine Frage war, was für dich so der Kick dabei ist, das zu machen? Was ist daran schöner, als alleine mit einer Frau Sex zu haben? Da müsst ihr jetzt ins Detail gehen, um das zu sagen halt. Sagen nur so Stichwort jetzt, vielleicht. Schatz, drück mal das Handy aus jetzt. Also, es ging, da muss ich ein bisschen ins Detail gehen. Also, es war folgendermaßen, wir hatten eine Situation gehabt mit dieser ersten Frau, wo wir im Prinzip versucht haben, gleichzeitig zu dritt Sex zu haben. Ich glaube, ich brauche nicht näher darauf eingehen, was wir da probiert haben. Wir denken uns davor. Ja, genau. Und es hat sich dann so ergeben, dass wir, ich muss jetzt noch sehr genau werden, dass wir beide gleichzeitig vaginalen Sex mit der Frau hatten. Das war aber eigentlich etwas anders geplant. War dann so ein kleiner Unfall, sag ich jetzt mal. Das fanden wir aber dann alle drei Beteiligten so erregend irgendwie, ja. Weil für die Frau war das intensive und für uns halt auch. Und das war dann so der ausschlaggebende Punkt. Das weiterzumachen und das zu forcieren, das also demnächst weiterzuführen einfach. Ja, ja, vor allem auch der Punkt, wo eine Sache ist, was zu zweit nicht geht einfach. Das ist klar. Zu dritt sein, das geht halt zu zweit nicht. Ja. Und das haben wir dann später, das waren insgesamt vier Frauen, mit allen Frauen praktiziert. Aber das bedeutet ja auch diese Praktik, die du gerade beschrieben hast, ja. das stellt ja auch eine sehr große intime Nähe zwischen den beiden Männern dar. Also ja, zwischen dir und Klaus. Ist das für euch okay? Offensichtlich ja, ne, wenn ihr es so toll findet. Auf jeden Fall. Also es hat sich mit der Zeit sogar so weit entwickelt, dass wir uns gegenseitig anfassen und auch gegenseitig verwöhnen. Also es kommt nicht zum Sex zwischen ja. uns. Aber dann ist bei euch beiden Jungs so eine leichte bi-erotische Ader auf jeden Fall da. Ja, wenn es aber so ist. Nur, aber definitiv nur zwischen uns. Also ich könnte es mir definitiv mit keinem anderen Mann vorstellen und er auch nicht. Aber zwischen Klaus und Marc funktioniert das dann das, mit der ja. Frau. Aber wirklich halt nur zwischen uns beiden. Das habt ihr beide so durch Zufall so entdeckt und auch diese Aktionen dann so gestaltet, ne? Genau, ja. Also es war mehr oder weniger Zufall und dadurch ist die Freundschaft halt auch, sag ich mal, so richtig intensiv geworden. Und also mittlerweile ist es, sag ich, ein großer Bruder, weil er ist 27, ich bin 23 und ich bin der kleine Bruder. Ja. Aber wir unterwegs sind irgendwo, sind wir halt Brüder. Ja. Ja, beide habt aber keine feste Partnerin zurzeit. Zurzeit nicht, nee. Ja, das wäre dann wahrscheinlich sehr kompliziert, ne? Ja, also ich hab eine feste Partnerin, muss ich sagen, aber erst seit 2 Monaten, deswegen ist es, sag ich jetzt, noch nicht eine super lange Beziehung, eine super feste. Aber Moment, weiß die Partnerin davon? Ja, das ist Corinna, die jetzt hier dabei. Ach, das ist Corinna, ach so. Das ist auch eine von den vier Frauen. Ah, das ist ja nur ganz interessant. Du bist jetzt mit Corinna, mit der ich gerne gleich auch ein paar Worte reden möchte. Ja. Bist du zusammen? Genau. Ja, und macht ihr das denn jetzt auch noch, obwohl ihr beide, du und Corinna, zusammen seid? Gibt es die Dreier-Sex-Geschichten auch noch? Ja, die gibt's. Ja klar, mit Corinna. Ich hab, Und da bist du dann auch nicht eifersüchtig auf Klaus? Nee, ich hab ja Corinna dazu bewegt, dass wir das mal machen, weil ich zu ihr gesagt habe, das ist für dich eine Erfahrung, die du noch nicht gemacht hast. Und was es alles so gibt. Es ist nicht verrückt. Und es gibt dir Sachen, die ich ihr alleine nicht geben kann, ja. Damit Corinna nicht im Hintergrund noch weiter lachen muss, gibt sie mir ganz einfach mal. Ja. Moment. Wenn sie will. Hallo. Hallo Corinna. Du erfreust dich da so im Hintergrund, jetzt müssen wir einfach noch ein paar Worte miteinander reden. Na klar. Hör mal, das stelle ich mir aber jetzt ganz schräg vor. Du bist mit Marc, mit dem ich gerade gesprochen habe, zusammen. Ja, richtig. Seit 2 Monaten. Und ihr habt alleine Sex, ihr beide miteinander? Ja. Und ab und zu dann auch mit dem besten Kumpel von Klaus, von Marc, nämlich mit Klaus. Ganz richtig. Ist das für dich nicht seltsam, dass du mit deinem Freund und mit dessen Freund dann zusammen dann da... Ja, am Anfang war es für mich schon ganz komisch, weil ich dachte, hä, das kann doch irgendwie jetzt überhaupt nicht sein, dass der das jetzt will und so, vor allem mit seinem besten Kumpel. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, dass es ihn doch nicht stört. Dann habe ich gemeint, okay, ich find's geil, er find's geil, alle beide finden's geil. Ja. Und da habe ich gedacht, naja, okay, warum nicht? Ist das denn, du bist ja erst 17 Jahre alt, ich vermute mal, dass das auch deine erste Erfahrung ist mit so einer kleinen Gruppensexgeschichte. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Und ich muss sagen, die Erfahrung war wesentlich richtig toll, sag ich mal so. Hattest du nicht dennoch am Anfang ein bisschen Angst davor auch? Ja, doch, schon ein bisschen. Mhm. Klar, die hat, glaube ich, jeder, aber die beiden Jungs haben das dann gleich so nett gemacht am Anfang und sehr empfindsam und... Ja, die haben mich auch gleich gefragt, was ich will, was ich nicht will, was ich mag und wenn mich was stört, soll ich sagen und so. Würdest du denn sagen, dass das so sexuell auf jeden Fall eine Steigerung dazu ist, als würde man nur mit einem Partner alleine Sex haben? Ja, auf jeden Fall. Also... Auf jeden Fall. Geht richtig die Post ab. Ja, also ich würde mir auch einen Vierer vorstellen können. Das auch noch? Ja, klar, warum nicht? Ja, klar, sicher. Kann ja dann auch noch kommen. Ja, mit einer Frau noch dabei und so. Ja. Das wäre dann schon ganz schön krass, auch für die beiden Jungs hier. Klar. Also wenn die erstmal mit mir alleine fertig werden und dann auch noch mit so einer vierten, mit so einer zweiten Frau, dann... Wie oft passiert das denn, dass ihr dann zu dritt was macht? Boah, wie oft passiert denn das? Ja, 3-4 Mal haben wir es schon gemacht. 3-4 Mal, in den letzten 2 Monaten, während ihr zusammen seid. Genau. Mhm, ja, naja, okay. Ich wünsche, dass ihr eine glückliche Beziehung führt und dass euch das nicht weiter irgendwie auseinandertreibt. Ach nö, das einzigste Problem, ja, hätte schon fast schon mal an seinem Geburtstag, ja. Da hätte es schon fast mal auseinandergerissen. Echt? Warum? Ja, weil nämlich, also wir haben so ein Dreier gemacht und, ja, und dann irgendwie, hat er dann irgendwie keine Kraft mehr gehabt oder keinen Bock mehr gehabt und ist dann rüber auf die Couch gegangen und ich habe halt mit dem Klaus weitergepoppt. Achso. So sagen die jungen Leute das so ganz einfach. Ja, ist ja okay. Und da er dann Geburtstag hatte und wir dann einen Monat zusammen waren, habe ich dann halt statt nie bei ihm morgens gelegen, sondern habe ich nie beim Klaus geschlafen. Da war er doch ein bisschen eifersüchtig. Ja, er war anscheinend eifersüchtig und stinksauer vor allen Dingen gewesen. Aber es hat sich wieder eingerenkt. Ja, es hat sich wieder eingerenkt. Aber jetzt das Einzige, was ich nicht machen darf, ist, ich darf mit dem Klaus nicht alleine poppen. Da muss er immer dabei sein. Corinna, alles klar. Du gibst mir bitte ganz kurz den Marc nochmal, ja? Ja, klar. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Hi Domian. Ich wollte dich noch was fragen. Also so ein bisschen Eifersucht ist dann doch da, ne? Ja, die Geschichte war die folgende. Ich hatte an diesem Abend eigentlich nur deswegen da ein bisschen schlecht drauf, weil ich einen kleinen Unfall hatte. Und zwar ist das Kondom. Wir haben immer Kondome bei so Geschichten. Hm. Und bei mir ist das Kondom kaputt gegangen. Und ich habe mir einen riesigen Kopf gemacht, dass das junge Mädchen schwanger wird. Meine Freundin ist ja noch verdammt jung. Und das hat mir so die Lust genommen, dass ich halt Zigarette rauchen gegangen bin, habe mich dann ein bisschen abgesondert und hingelegt und dachte dann, auch weil ich Geburtstag habe und so weiter, die kommt dann rüber und kuschelt eher mit mir, wacht mit mir auf und so. Das hat sie ja nicht gemacht, sondern mit Klaus, ne? Ja, die waren im Moment halt auf so einem Stadium angekommen, dass er sich eben nicht mehr zurückhalten konnte. Wenn ihr aber so eigentlich doch so innig miteinander vertraut seid, könntet ihr eigentlich so eine richtige Dreierbeziehung haben, ne? Auch so eine Dreier-Liebesbeziehung, oder? Nee. Das geht nicht. Das glaube ich nicht. Nee. Da sind die Grenzen dann gesetzt. Nee, also ich muss auch sagen, ohne jetzt der Corinna zu nahe zu treten, unsere Beziehung basiert auch ziemlich auf dem Sex. Mhm. Also selbst bevor das mit dem Dreier angefangen hat, haben wir fast immer Sex, wenn wir uns sehen und da machen wir uns auch nichts vor. Mhm. Aber ich meine, der Rest passt auch ziemlich. Gut, aber das hört sich dann nicht so ganz doll an, eine große Liebe, sondern es ist auch eher so eine pragmatische Geschichte. Ne? Der Sex klappt gut und... Dann machen wir es. Ja, aber es ist trotzdem super zärtlich alles danach und sowas. Mhm. Also wenn es jetzt nur der Sex wäre, dann würde ich sagen, danach ich fahre nach Hause oder ich bringe dich nach Hause oder sowas. Das nicht, aber es spielt eine super wichtige Rolle. Mhm. Und ich habe mal so aus Spaß gesagt, selbst wenn es nur der Sex wäre, dann ist es ein Kompliment an uns beide, dass wir beide sehr guten Sex miteinander haben. Genau. Und gut, Marc. Schöne Grüße an den Klaus. Mache ich. Und dass ihr diese Dreier-Sache, das ist ja immer kompliziert, wenn man mit rein, wie auch immer, was hat, dass das nicht zerbricht, dass es das jetzt irgendwie gebacken kriegt alles. Ja, ja. Alles Gute. Okay. Tschüss. Ciao. Jetzt bin ich verbunden mit Andreas. Und Andreas ist 26 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Auch zu dem Thema nochmal? Nein, nicht zu dem Thema. Ich wollte schon sagen, das haben wir ja noch... Ich habe eine Gesichtslähmung. Du hast eine Gesichtslähmung? Ja. Das ist am Mittwoch aufgetreten. Ganz plötzlich? Ganz plötzlich, ja. Du bist morgens aufgewacht und hattest das oder sogar während des Tages? Ich bin morgens aufgewacht und ja, also ich kann mal kurz erklären, wie man sich das vorstellen muss. Also wenn man zum Zahnarzt geht, bekommst du eine Spritze zum Bohren oder so und dann hat man anschließend so ein taubes Gefühl. Horror ist das. Man hat doch das Gefühl, es hängt alles so runter, ne? Ganz genau, ja. Und dann, ich war nicht beim Zahnarzt davor und bin dann direkt zum Arzt, hab das erzählt. Mhm. Und er sagte dann halt, ja, es wäre halt eine Entzündung vom Trigeminusnerv. Das ist der Hauptgesichtsnerv, glaube ich, ne? Das müsste der Hauptgesichtsnerv sein, ja. Und meinte, ich sollte erstmal das Wochenende abwarten. Und sollte, wenn es nicht besser wird, Montag nochmal wiederkommen. Wie siehst du denn aus, wenn du dich im Spiegel anguckst? Sieht man das auch oder ist es nur das Gefühl? Man sieht es. Also ist die gesamte Hälfte des Gesichtes irgendwie beeinträchtigt? Ja, die rechte Seite. Komplett. Mhm. Von der Stirn oben bis halt unten zum Kinn runter. Wo sieht man es? Sieht man es am Augenlid? Sieht man es hier unten an den Mundwinkeln? Man sieht es am Mundwinkel. Also wenn du den Mund ganz weit aufmachst, mhm, dann ist er eigentlich gerade. Und da hängt das alles so ein bisschen rüber zur linken Seite. Mhm. Das Auge, das rechte, kann ich gar nicht zumachen. Oh. Das ist immer auf beim Schlafen. Also ich muss dann so mit dem Finger zu. Und dann bleibt es halt zu. Eben, nur vertrocknet es doch. Ja, also ich habe auch so, ich war jetzt heute beim Nervenarzt. Neurologen, mhm, ganz genau. Mhm. Und ja, er hat das denn auch festgestellt, hat mir Tabletten verschrieben. Mhm. Ziemlich starke Cortison-Tabletten. Mhm. Wo ich also absolut nicht. Ist es so, dass das Gesicht auch taub ist? Wenn du es anfasst, spürst du diese Hälfte, die gelähmt ist? Nein, da ist nichts. Genau, wirklich wie beim Zahnarzt. Du merkst nichts. Du kannst da reinkneifen. Und sowas kann wirklich so absolut plötzlich dann auftreten? Urplötzlich, mhm, ne? Gerät man ja bestimmt im ersten Moment sehr in Panik, ne? Ja, ziemlich. Mhm. Also ich habe gedacht, was ist denn jetzt los? Ne? Und ich sag mal, beim Essen oder so, ein Brötchen kann ich gar nicht ganz normal essen. Mhm. Das muss ich klein schneiden. Weil du auf der Seite auch gar nicht kauen kannst. Man kann da nicht kauen, ich schmecke auf der Seite nichts. Ach, das auch, die Zunge ist auch betroffen. Ja, die Zunge auch, ich schmecke nicht. Und die Muskulatur im Kiefer sicherlich auch. Ja. Mhm. Also wirklich die ganze rechte Seite ist weg. Mhm. Nun bist du gleich zum Arzt gegangen und hast diese Diagnose, die ja dann irgendwie auch beruhigend ist. Ne? Man weiß, was es ist, das ist eine Entzündung dieses Nerves und das kann man medikamentös behandeln. Und hat sicher die Hoffnung, dass das wieder in den Griff kommt und irgendwann ganz weg ist. Ne? Ja, aber ich will hoffen, dass es weggeht. Was haben die denn gesagt, die Ärzte? Ist das absolut heilbar? Oder es ist heilbar. Also zu 95% geht es weg. Mhm. Mhm. Nur ich kriege also die kuriosesten Krankheiten. Ja, hast du schon mal welche Krankheiten gehabt, die nicht so üblich sind, oder? Ja, die nicht so üblich sind. Was denn zum Beispiel? Ich hatte mir, und zwar am Auge, das hat urplötzlich angefangen zu tränen. Und das kam wohl auch von einem Nerv aus. Ich weiß nicht, der Arzt weiß nicht, was man daran machen kann. Das ist wohl bei mir irgendwie psychisch bedingt oder so. Aber das ist auch wieder in den Griff bekommen. Das ist auch wieder in den Griff bekommen. Nur ich sag mal, jetzt ist es ja ziemlich heftig, ist die ganze Seite. Was hat der Neurologe denn gesagt, wie lange das in der Regel dauert, bis man wieder gesund ist? Mit den Cortison-Tabletten, habe jetzt ziemlich starke bekommen. Mhm. Ich muss zwei Stück nehmen. Mhm. Das sind 100 Milligramm pro Tag. Mhm. Mhm. Und er wollte mir zuerst eine Cortison-Spritze geben. Habe ich gesagt, nee, also danke, da rate ich von ab. Also muss ich nicht unbedingt haben. Weil Cortison ja auch nicht gerade so gesund ist. Wo ist der Unterschied zwischen Spritze und Tablette? Spritze geht direkt ins Blut. Mhm. Und Tablette, das löst sich halt so ein bisschen auf. Ne? Also es ist weniger direkt. Weniger direkt. Ja. Also gut, es braucht ein bisschen länger. Ne? Mhm. Also was hat er gemeint, wie lange es dauert? Ja, also ich soll erstmal bis Montag. Mhm. Dann wollte er sich das nochmal angucken. Er meinte, es kann sein, dass es bis Montag weggeht. Hm. 3 bis 6 Wochen. Hm. 8 Wochen. Wie handelt man sich das ein? Hat dir der Arzt das erklärt? Ist das eine Erkältung durch Zug vielleicht? Oder? Ja, es kann sein durch Zug, wenn man irgendwie was aufs Auge bekommt oder überhaupt auf den Nerv. Hm. Es kann kommen vom Zahnarzt, wenn man beim Zahnarzt war. Hm. Warst du aber alles? Also als Zahnarzt warst du nicht. Und mit dem Zug, das weiß man ja manchmal gar nicht, ne, ob man Zug bekommen hat. Man nimmt das ja nicht. Ich war im August beim Zahnarzt, aber das ist, ich glaube, ich lasse mir auch beim Zahnarzt keine Spritze mehr geben. Naja, so habe ich auch mal Angst, wenn ich das bekomme. Du bist 26 Jahre alt, das heißt, ich vermute, dass du beruflich irgendwie tätig bist. Mhm. Was machst du? Ich arbeite im Büro. Im Büro. Kannst du das im Moment oder bist du krankgeschrieben? Nee, das geht im Moment. Also das ist alles telefonisch, was da gemacht wird. Und Da sieht man, was einem so widerfahren kann, wirklich von jetzt auf die nächste Sekunde. Ne? Ja, das ist echt. Also ja. Der Horror. Und ich komme auch momentan absolut nicht mit klar. Mhm. Aber dennoch, die Hoffnung besteht, dass das alles wieder völlig normal wird. Du hast jetzt ein bisschen in ärztliche Behandlung, du hast harte Medikamente bekommen und wenn die sagen, dass zu 95% das geheilt wird, kannst du ja eigentlich ganz hoffnungsvoll sein. Ja, hoffentlich. Also ich drücke die Daumen und wünsche wirklich gute Gesundheit und alles Gute, lieber. Ja, danke. Und mach weiter so. Danke, tschüss. Okay, tschüss. 1.30 Uhr, 6 Sekunden, 7 Sekunden, 8 Sekunden, 9 Sekunden, wir machen eine kleine Pause. Sekunden, hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht, freie Themennacht, wie immer freitags. Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Ich sage jetzt schon mal, dass wir nächste Woche Montag nicht im Fernsehen sind, sondern ausschließlich im Radio zu hören sind bei 1 Live. Montag, in der Nacht von Montag auf Dienstag nicht im Fernsehen. Hier noch ein Fax und zwar von Mark aus Kiel, 24 Jahre alt. Er schreibt, hi Domian, habe dich gestern bei Harald Schmidt gesehen. Kompliment für deinen engagierten Auftritt. Auch ich finde das Theater um Scharping im Moment völlig daneben. Man soll ihm doch die tolle Frau gönnen und nicht kleinkariert nach jedem Flug fragen. Das meint Mark aus Kiel. Und Nadine, auch 24 Jahre alt, aus Flensburg, die Faxe aus dem hohen Norden. Aus Flensburg schreibt, hallo Domian, ich bin absoluter Harald-Schmidt-Fan und absoluter Domian-Fan. Tauscht doch mal für einen Abend eure Sendungen. Also du moderierst Schmidt und Schmidt moderiert Domian. Liebe Nadine, das ist sehr schmeichelhaft von dir, dass du denkst, dass ich Schmidt moderieren könnte. Aber das ist, glaube ich, nicht mein Ding. Ich bin kein Entertainer und ich könnte so eine Stand-Up-Comedy, was Harald Schmidt nun wirklich brillant beherrscht, das könnte ich nicht. Deswegen lassen wir das bestimmt. Lassen wir das lieber mal. Aber dennoch vielen Dank für den schönen Vorschlag. Jetzt ist dann die Sandra. Und Sandra ist 28 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Sandra. Dein Thema? Ja, mein Thema. Ich habe just reingezippt und da sprach, ich weiß nicht, ob es jetzt der Marc war, glaube ich, über Gruppensex, beziehungsweise über diese Dreierbeziehung. Mhm. Die er just mit dem Klaus und dem auch immer führte. Ja. Und ja, sofort kam in mir so, wo ich gedacht habe, Mensch, der ist gut. Was? Der hat die Erfahrung schon gesammelt. Ja. Und da kam die Erfahrung, da habe ich das nicht verstanden. Du hast die Erfahrung auch schon gesammelt? Nein, leider nicht. Ach so, die haben die Erfahrung schon gesammelt. Und du genau, würdest, und du würdest auch gerne mal. Ja, ich so würde von. Gerne mal. Mit zwei Jungs? Zum Beispiel, ja. Oder auch mit einer Frau, einem Mann. Ja, also was Frauen angeht, ich sag mal, da hat sich, ist da noch nicht der Funken so rübergekommen. Ist nicht so dein Ding. Also wenn, dann lieber mit zwei Männern. Mhm. Hast du eine Beziehung im Moment? Ja, ich bin verheiratet. Du bist verheiratet? Ja. Schon lange? Ja. Wie lange? 11 Jahre. Wie bitte? Du bist 28? Ja, ich weiß. Wir rechnen mal scharf zurück. Da warst du 17. Richtig. Warum heiratet man mit 17? Wegen eines Kindes? Ja, fast. Und er hätte, ja, doch, kannst du sagen. Aha. Ja, wir haben einen Sohn. Ja. Und, der jetzt auch schon im stolzen Alter dann von 10, 11 Jahren ist. Richtig. Ja. Mhm. Und dein Mann, ist der so alt wie du? Der ist noch 3 Jahre älter. Der ist noch 3 Jahre älter. Ja. Das ist natürlich wirklich eine lange Zeit. Wenn man von 17 bis 28 verheiratet ist und das ist auch eine wichtige Entwicklungszeit. In diesen Jahren, warst du deinem Ehemann treu? Immer. Absolut? Ganz tapfer. Großes Indianer-Ehrenwort zwischen uns beiden? Definitiv. Sobald ich hier sitze, ganz nein, das ist so. Das heißt, aber jetzt kommen doch auch noch andere Gelüste so ein bisschen hoch. Ja, auf jeden Fall. Ist ja auch verständlich, finde ich auch völlig normal. Mhm. Hast du das deinem Mann mal gesagt? Ja, das ist es ja. Also, Ich weiß definitiv. Wir haben da ganz klar drüber gesprochen, weil um uns herum trennt sich ja im Moment jeder. Mhm. Sprich, ich sag mal, ein Fremdgehen oder solche Geschichten in Anführungszeichen. Nein, ist definitiv klar. Gibt es nicht. Ich sag das jetzt so rigoros, aber ist für ihn überhaupt kein Thema und wäre auch, ich sag jetzt einfach mal ganz drastisch, Scheidungsgrund, Trennungsgrund. Ja gut, aber um Fremdgehen geht's ja jetzt hier in dem Fall auch nicht. Nee, es geht schon um, aber auch er ist nicht so ein Typ. Mhm. Von daher, nee, ich glaube, eine dritte Person dann auch noch. Du meinst, wenn du ihm das vorschlagen würdest, würde er aus allen Wolken fallen und die Hände über dem Kopf zusammenschlagen? Ja, ich habe schon ernsthaft überlegt, ich habe mal so ein Buch, das heißt Früchte der Frau, das ist so ein, ich sag jetzt mal, basiert auf irgendwie so einer Frau, die mehrere Fantasien der Frauen mal aufgeschrieben hat und da sind also wirklich recht anregende Fantasien auch dabei und ich habe auch schon mal ernsthaft überlegt, steckst ihm das mal zu, liest dir das mal durch, in der Hoffnung, ne? Vielleicht. Das heißt, ich will nicht sagen, damit der Groschen fällt, aber es könnte ja sein, dass er vielleicht auch von seiner Frau denkt, aha, könnte es sein, dass Sandra vielleicht auch so eine Fantasie verfolgt. Sandra, wie ist denn der Sex mit euch beiden? Gut. Der ist gut. Ja. Ich meine, der ist nun sehr, euch alles ist sehr bekannt, weil ihr so lange zusammen seid. Ja. Aber dennoch ist es noch gut. Also, das ist überhaupt kein Thema und ich denke, das ist einfach nur eine Fantasie, die im Kopf ist. Und wie gesagt, wenn dann... Ist die Fantasie, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, ist die Fantasie so in den letzten Jahren größer geworden bei dir? Ja. Das schon? Ja. Mhm. Ja. Könnte man ja vielleicht doch denken, dass das auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass ihr so lange zusammen seid und dass so eine kleine Bereicherung jetzt vielleicht ganz schön wäre. Ich glaube gar nicht mal, dass das so mit der Länge der unserer Beziehung zusammenhängt, sondern eher, dass ich mich auch, denke ich, mittlerweile ganz anders sehe, als ich sag nochmal vor 10 Jahren. Mhm. Und auch sich da sicherlich ganz, ganz viel bei mir getan hat, sei es in sexueller Richtung oder sei es generell so, was meine Type angeht. Mhm. Und solche Gedanken oder Fantasien auch vielleicht mal eher zulasse, als so, ja, wie vor 10 Jahren. Was ich vielleicht, ja, glaube, eigentlich doch auch glaube, sage ich mal, dass das unter Umständen deinem Mann ganz genauso geht. Vielleicht hat der genauso seine geheimen sexuellen Fantasien, so wie du sie auch hast. Und traut sich nicht damit raus. Vielleicht. Man weiß es nicht. Vielleicht. Deswegen ist der Trick mit dem Buch gar nicht so doof, finde ich. Dann fällst du nicht mit der Tür so direkt ins Haus. Ne? Dann legst du ihm das hin, dann kann er das lesen. Dann habt ihr vielleicht einen gemeinsamen Gesprächsstoff. Vielleicht fragt er dich ja sogar. Hast du auch schon mal solche Gedanken gehabt? Und dann fällt es einfacher, darüber zu reden und vielleicht auch mal den Wunsch zu äußern. Vielleicht. Ja, wobei, ich habe immer noch, ich meine, jetzt muss ich dazu sagen, mein Mann ist ein völlig anderer Typ. Also wirklich völlig anders als ich. Wir sind, wenn ich sage, wie Feuer und Wasser, dann passt das. Obwohl ich finde, dass sich das super ergänzt. Also du bist eher das Feuer und er ist das Wasser. Ja, würde ich jetzt mal so also sagen. Du bist obwohl eher so ich jetzt sage, stille Wasser sind tief, kommt ja jetzt noch dazu. Ja. Und das trifft auf meinen Mann also auch wie Pott auf Deckel. Nur, ich denke, also, ich glaube eher, dass er nicht unbedingt dieses, nicht eine abstoßende Geschichte dazu kommt, sondern eher so eine schockierende Geschichte. So nach dem Motto, oh Hilfe, was will die von mir? Überrennt mich total, jetzt soll ich das Ganze hier lesen. Da geht eine... Weiß ich nicht. Ich finde fast, das ist kein Überrennen, wenn du ihm so ein Buch mal gibst und sagst, hättest du gelesen, fändest du ganz interessant. Das ist doch ganz vorsichtig, ein Herantasten quasi an das Thema. Als wenn du ihm abends am Arm plötzlich sagst, pass mal auf, ich würde ganz gerne mal mit einem anderen Mann und dir zusammen. Das ist doch viel, viel härter und viel massiver. Das auf jeden Fall. Also wie gesagt, aber ich traue mich nicht mehr hier vor. Obwohl das Buch grundsätzlich bei uns dann, es liegt am Bett. Und ich sag mal, wenn ich mich... Mach es. Ich finde die Idee wirklich fabelhaft. Und, obwohl ich dieses Buch auch noch mal unter diesem anderen Buch verstecke und ich glaube, er weiß gar nicht, was das so, du musst es ihm geben. Ich finde, du musst es ihm geben. Jetzt lass uns mal noch einen Schritt weiter spinnen. Nehmen wir mal an, so ganz fiktiv nur mal, dass er eventuell darauf anspringt. Könntest du dir denn vorstellen, dass er sich auf sowas einlässt mit einem zusätzlichen Mann? Oder wenn für ihn, dann höchstens mit einer Frau? Naja, ich glaube ganz ehrlich, dass er sich da überhaupt nicht drauf einlässt. Ich glaube... wenn ich ihn jetzt, ich sag mal indirekt, es hört sich bescheuert an, drum bitten würde, mir so eine Art Freifahrtschein dafür zu geben, ich sag mal jetzt mal so einen Swingerclub zu besuchen, dann, ja, ich glaube, das wäre eher schon mal eher so sein Ding, obwohl ich glaube, dass er mit diesem Freifahrtschein, ja. Also was heißt Freifahrtschein? Dass du alleine hingehst oder mit ihm zusammen? Ja, ich glaube nicht, dass er sich mir anschließt. Ja. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde, ihr seid ein Paar, das sehr lange zusammen ist. Und du wirkst eigentlich so, als wäre das eine glückliche Ehe. Ja. Und eine schöne Ehe. Und du liebst deinen Mann, ihr habt eigentlich... Wirklich. Ihr habt ein Kind, alles ist wunderbar. Ich finde, dass man in einer Ehe diese Offenheit haben muss, solche Dinge auch zu besprechen. Das ist auch nicht kränkend für den anderen. Je offener man ist, desto besser, finde ich. Dass da nicht irgendwas heimlich, irgendwann etwas sich anstaut. Und wenn du es auf so elegante Art machen kannst, wie mit dem Buch, ist es die perfekte Lösung, finde ich. Mach es. Und ruf mich irgendwann an, erzähl mir, ich bin sehr gespannt, wie er darauf reagiert hat. Okay. Soll was so machen? Wenn du keine grauen Haare bis dahin hast. Naja, nee. Ich glaube schon, sagen wir mal, bis vor Weihnachten werde ich von dir hören. Ja, dann. Okay. Domian. Ja. Netten Tag noch. Alles Gute, dir auch. Tschüss. Elmar, 29 Jahre alt. Guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Einen wunderschönen. Ja. Elmar. Also mein Problem wollte ich gestern schon bringen, aber da war alles besetzt. Gestern hatten wir ein Thema. Das ist das Thema, ich bin schuld an einem Unglück. Ja. Mhm. Und zwar ein Autounfall. Mhm. Der Endschaden 450.000 Mark mit allem Drum und Dran. 450.000 Mark der Materialschaden. Ja, mit Krankenwagen und Hubschrauber. Mhm. Was genau ist passiert? Und zwar, ich bin früher immer gefahren wie der Letzte, sag ich mal, mit Vollgas durch die Stadt. Und ja, da saß meine Ex-Freundin und Freund im Auto mit drin. Mhm. Und ich bin einen Berg runtergedonnert in der Stadt mit 160. 160? Ja. Geschlossene Ortschaft? Ja. Mhm. Und ich sag ja, wie der Letzte bin ich gefahren. Mhm. Und abgeschmiert mit dem Wagen durch den Zaun vom Baum. Einmal komplett überschlagen. Und meine Freundin damals, die hatte Schlüsselbein gebrochen. Also du bist durch den Zaun an einen Baum und dann überschlagen? Und dann überschlagen. Mhm. Und ja, der Wagen ganz total Schaden. Mhm. Und ich, sag ich mal, zu 80%, jetzt ist durch den Unfall mein linkes Auge blind, mein linkes Ohr taub, 10% vom Hirn geplättet, also man musste mir den Schädel aufmachen und so beim OP, und 99% war ich schon tot. Mhm. Kannst du dich bewegen oder bist du auch gelähmt? Nee, zum Glück nicht gelähmt, aber ich sag mal, Epileptiker bin ich auch durchaus geworden. Mhm. Und das geht mir alles immer wieder durch den Kopf seitdem. Was ist denn mit den anderen Insassen passiert? Denen geht's sehr gut wieder. Denen geht's sehr gut. Die waren die auch schwer verletzt? Den Kollege, den haben sie extra ins Koma geschickt, wegen seinem Ellbogen, der gebrochen war irgendwie. Und ich bin ja von alleine reingefallen ins Koma direkt beim Unfall. Mhm. Und der Freundin? Das Schlüsselbein ist auch wieder okay. Also die ist mit eher leichteren Verletzungen davon gekommen. Ja. Mhm. Wie ist denn dieser sehr hohe Schaden, wie ist der erklärbar? Diese hohe Summe von 450.000 Mark? Ja, ich sag mal, die Hubschrauber, die drei Stück, die da waren, und die ganze Straße war abgesperrt. Mhm. Und die ganze Polizei und Feuerwehr, okay, und ja, THW. Das summiert sich dann schon, klar. Ja. Du bist eindeutig schuld an diesem Unglück, ganz eindeutig. Wie haben die anderen, also deine Freundin und dein Freund, wie haben die sich dir gegenüber hinterher verhalten, nach dem Unfall, als ihr wieder miteinander reden konntet? Komisch. Haben die dir Vorwürfe gemacht? Nein, haben sie nicht, aber ich mache mir die Vorwürfe. Mhm. Haben die eigentlich während der Fahrt zu dir irgendwas gesagt? Mensch, komm, bremst mal ein bisschen ab, wir sind haben hier. Haben sie nie. Haben sie nicht? Nein, nie. Weil ich nie auf jemanden gehört habe. Und das war mein Fehler. Mhm. Und deswegen, also... Welche Vorwürfe genau machst du dir jetzt? Dass ich, sag ich mal, daran schuld bin, dass die Beziehung mit meiner Freundin dadurch kaputt gegangen ist. Das ist so. Ja. Mhm. Und auch, sag ich mal, mit dem Kollegen. Ne? Warum ist denn die Beziehung dadurch kaputt gegangen? Ja, ich sag mal, ich habe mich 360 Grad gedreht. ganz anders geworden, viel ruhiger. Wenn ich heute zum Beispiel welche Rasen sehe, da denke ich mir nur, nee. Das ist ja auch richtig so und auch verständlich, aber deshalb geht ja die Beziehung nicht kaputt. Das sollte ja eigentlich sogar eine Beziehung stabilisieren. Oder wollte sie so einen Reinhauer haben? Ja, so ein, eben halt so ein Macho. Ja, und... Achso, das hat sie gar nicht positiv beeindruckt, dass du ruhiger geworden bist und nachdenklicher. Nee, gar nicht. Na gut, da musste der Frau aber eigentlich auch nicht nachweinen, will ich dir sagen. Wenn sie das nicht mehr kapiert nach einem solch schweren Unfall, wo sie selbst beinahe ums Leben gekommen wäre. Ja, auch so, dass die Freundschaft an sich so platt ist. So. Mhm. Quasi, okay, wenn ich sie mal sehe, wir reden zwar, hallo, alles klar, und tschüss, dann weiter, ne? Ich meine, du bist ja, das ist ja nicht immer der Fall. Du bist der Verursacher und du bist auch der am meisten das Leid zu tragen hat, ne? Weil du die meisten Verletzungen hast davon getragen. Da bin ich selber schuld und die habe ich auch verdient. Mhm. Wie lange liegt das eigentlich jetzt zurück? Seit 95. 95, mhm. Aber ich mache mir trotzdem immer wieder Vorwürfe. Und manchmal weiß ich echt nicht mehr weiter. Nicht nach oben, unten, links, rechts, ich weiß nicht mehr weiter. Vorwürfe auch an deine eigene Person, dass du was, hätte ich das bloß nicht gemacht, dann wäre ich jetzt noch gesund und könnte andere Dinge tun. Ja, weil dann würde ich, sag ich mal, auf der Arbeit auch einwandfrei noch laufen. Konntest du denn überhaupt danach wieder in das normale Leben einsteigen? Ja. Ja, was machst du vom Beruf? Handelsfachpacker, Lager- und Versandarbeiter. Achso, und das ging dann, da musstest du nicht irgendwie in eine andere Abteilung oder sowas, das konntest du weitermachen? Obwohl mir manchmal, sag ich mal, manchmal sind Sachen, die sind echt hart geworden für mich, aber egal, da hämmer ich trotzdem voll rein. Es gab danach eine Gerichtsverhandlung, gehe ich von aus, ne? Ja, da war ich aber nicht bei. Nee, du warst nicht bei, aber wie lautete das Urteil? Schuldig. Schuldig und weiter? Ja, ich musste, sag ich mal, einen Teil vom Schaden selber bezahlen. Mhm. Und was ist mit deinem Führerschein? Den habe ich, nachdem ich den epileptischen Anfall gekriegt habe, freiwillig abgegeben. Mhm. Okay, ich habe nie wieder einen gekriegt. Mhm. Ich nehme dafür Tabletten, geringe Dosis und alles. Mhm. Aber ich gehe das Risiko gar nicht erst ein. Das ist auch richtig so. Absolut. Was würdest du denn sagen, was ist das Allerwichtigste, was du aus diesem Unglück, aus diesem Drama gelernt hast für dich und dein Leben? Heizen bringt er nicht mit dem Auto. Also Rasen wie ein Bekloppten, nur um cool zu sein. Elmar, weißt du, was das Schlimme ist? Das, was du jetzt sagst, ne? Das überzeugt uns, die wir so denken, wie du, auf jeden Fall. Aber es überzeugt nicht die, die jetzt heute gerade in dem Moment vielleicht rasen. Das geht denen hier rein und da wieder raus. So wie bei mir. Ja, und das ist das Schlimme und das macht mich immer so ratlos. Ich weiß nicht, wie man solche Leute, die wirklich wie die Idioten brettern, wie man die überzeugen kann. Selbst so schlimme Krankengeschichten, wie du sie jetzt gerade geschildert hast, das bringt gar nichts, das denen vorzuhalten. Das ist das Traurige daran, das Schlimme daran. Ja, ich habe da auch ein paar Mal versucht, bei mir aus dem Dorf, da wo gerade euer Sender steht, und aber es bringt nichts. Ich habe denen gesagt, ich so, lass es rasen, ich so, Autos schön machen, tiefer, härter, breiter und so weiter. Schön, aber nicht rasen. Nein. Trotzdem, dass es so lange her ist, schon einige Jahre, 6 Jahre, bist du sehr damit beschäftigt, so seelisch noch, ne? Voll. Hast du mal irgendwie Beistand bekommen? Warst du beim Psychologen, beim Psychiater? Noch nicht. Kein Mal. Ich würde dir nämlich gern anbieten, dass du mit meiner Psychologin, mit der Heide, mal ein paar Worte redest. Mhm. Vielleicht kann sie dir jetzt erstmal ein bisschen so spontan etwas helfen und dir auch noch ein paar Tipps geben, wie du dich in der nächsten Zeit vielleicht um Hilfe bemühen kannst. Mhm. Psychologische Hilfe, meine ich. Mhm. Ja? Leg mal bitte auf und die Heide ruft dich gleich an. Okay. Alles Gute von Herzen. Ich wollte dir für das Gespräch jetzt schon mal danken. Ich danke dir, dass du angerufen hast und wünsche wirklich alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. Ich habe wieder ein Paar hier. Was sagt mir das? Claudia, 31. Ja, ich grüße dich. Hallo Domian. Ich grüße dich auch. Darf ich mal raten, um was es jetzt geht? Rate doch einfach mal. Es liegt ja vielleicht nahe, dass wir auch uns über Gruppensex unterhalten. Wir unterhalten uns so ein klein wenig über Gruppensex. Ha! Wunderbar. Claudia, 31. Und im Hintergrund ist Peter, 34. Ich vermute mal deinen lebensgefährte Mann, Freund oder so. Herr. Dein Mann. Mann, Freund, Herr, Partner. Mann, Freund, Herr. Was höre ich da SM raus, Herr? Ja, ganz genau, wir leben aktiv und mehr oder weniger geoutet SM. Aha, also eins an dem anderen. Ihr seid verheiratet. Nein. Nein? Achso, ich dachte, du warst mein Mann und Freund und so. Ja, der Mann ist ja nicht zwangsläufig der, mit dem man verheiratet. Natürlich, was für ein Quatsch auch. Also ihr seid auf jeden Fall ein Paar und wie lange schon? Wir leben jetzt seit einem Jahr zusammen. Mhm. Wir haben uns vor ungefähr anderthalb Jahren im Internet kennengelernt. Über eine Chat-Community, ein SM-Chat. Mhm. Und haben uns irgendwann letztes Jahr das erste Mal gesehen und das hat sofort gefunkt und das war's. Und 14 Tage später sind wir zusammengezogen. Mhm. Ein Jahr lebt ihr zusammen und seid SM-mäßig gestrickt. Was heißt das jetzt ganz genau? Das heißt, dass unser Leben sehr SM-basierend ist, würde ich mal sagen. Erklär es den Menschen, die damit nicht so was viel also Mut haben. SM ist ja sehr, wird leider Gottes sehr mit unheimlich viel Gewalt in Verbindung gebracht, obwohl das von echten, wirklichen SM-Lern noch nicht mal ansatzweise so empfunden wird. Für uns ist das eine Sache, die sehr viel Kommunikation, sehr viel Vertrauen voraussetzt und eigentlich auch sehr viel Einfühlsamkeit. Davon, das glaube ich mit Sicherheit auch, sonst kann man das gar nicht praktizieren. Richtig, richtig. Was genau macht ihr? Eigentlich so ziemlich alles, außer, sagen wir mal so, ich bin ziemlich masochistisch veranlagt. Mhm. Ich ziehe also Lust aus Schmerz. Du bist auch der devote Teil der Beziehung. Ich bin prinzipiell immer der devote Teil. Er ist dominierend, er ist der Herr, wie du gerade sagst. Ganz genau. Mhm. Das ist eine Situation, die, das geht in den Alltag über. Das hängt damit zusammen, wir sind 24 Stunden am Tag miteinander zusammen. Da er auch Freiberufler ist und dadurch die Möglichkeit dazu besteht, glücklicherweise. Und wir können das also schon sehr intensiv leben. Aber ihr lebt doch nicht 24 Stunden nach SM-Kriterien, oder doch? Nein, es gibt keine Regeln. Es gibt nicht so dieses, so im Sinne von, also wenn ich den Raum betrete, dann musst du dich hinknien und ja, Herr, und danke, Herr. Das schwankt. Das geht wellenförmig mehr oder weniger durchs Leben. Das ist wie eine sexuelle Lust, die einfach mal mehr und mal weniger da ist. Aber dennoch ist es eben nicht nur auf die paar Stunden im Schlafzimmer beschränkt, ganz sondern genau. Es zieht sich durch den Alltag. Sag doch mal ein paar. Durchaus auch durch den Alltag. Ja. Sag doch mal ein paar Beispiele, wie ihr das so im Alltag lebt. Das fängt damit an, dass ich beispielsweise ein Halsband jederzeit trage, ein Lederhalsband, was mich als als seine Sklavin in Anführungsstrichen kennzeichnet. Also wie so ein schickes Hundehalsband. Wie ein schickes Hundehalsband, ganz genau. Ein ganz einfaches. Ich trage auch keine Unterwäsche auf seinen Wunsch hin. Ich kleide mich auch so, wie er es mag. Ich fühle mich aber auch allerdings sehr wohl in dieser Kleidung. Also, du entschuldigst, wenn ich da ein bisschen lache, weil das ist nicht so ein vertrautes Bild für mich. Du schälst die Kartoffeln also mit Lederhalsband. Ja, natürlich. Und mit Manschetten an Händen und an Füßen, damit er jederzeit die Möglichkeit hat, mich am Karabinerhaken festzumachen. Das ist sehr schrill. Und ohne Unterhose. Ja, sicher. Nackt. Nackt. So absolvierst du auch die Hausarbeit. Ja, sicher. Immer? Ja. Und kommt es dann auch schon mal vor, dass er dann zu dir kommt, dich aus der Hausarbeit rausholt und zu gewissen Spielchen ja, sicher. Bewegt? Natürlich, das ist ja gerade der Kick an der ganzen Sache. Was für ein Spielchen wäre das zum Beispiel? Also wir stellen uns vor, du stehst an der Spüle und machst gerade die Kartoffeln, ne? Die Pellkartoffeln fürs Abendessen. Ja, dann ist es halt so, dass er vielleicht hinter mir im Türrahmen steht in der Küche und mir sagt, ich möchte, dass du dich jetzt hier... weiß ich nicht, aufs Bett kniest. Und dann knie ich mich dahin und dann macht er das, was immer er für richtig hält. Dann halt, das heißt, um du musst ganz vorsichtig auszudrücken. Du musst ja erstmal aus der Küche raus, dann sagt er natürlich. Jetzt hoch ins Schlafzimmer, aufs Bett. Ja, zum Beispiel. Und da du die Rote bist, machst du das auch ohne Widerspruch. Du sagst nicht, Moment, erstmal die Kartoffeln noch schnell fertig schälen. Bin ich wahnsinnig? Ich muss die Soße noch erst machen. Nee. Du reagierst sofort. In der Regel schon. Also es kommt immer auf die Situation drauf an, wie extrem es ist. Und das ist natürlich immer situations- und auch tagesformabhängig. Ja. Aber ich bemühe mich darum, es genau so zu machen, wie er es wünscht. Bist du denn... Weil das ja auch mein Kick ist. Hast du denn auch schon mal deinen eigenen Willen? Wann hast du deinen eigenen Willen? Ich habe jederzeit meinen eigenen Willen. Ich bin ein sehr selbstständiger, sehr selbstbewusster Mensch. Ja. In der normalen Realität absolut, wenn vor mir jemand steht, dem wird nicht zugetraut, dass ich mich in erniedrigen lasse. Das ist mir klar, so außerhalb der Beziehung. Aber auch innerhalb der Beziehung. Also ich kann ihm durchaus sagen, pass mal auf, du bist heute ein Arschloch, dich will ich nicht. Ach, das kommt dann auch vor. Das geht. Also SM hin, SM her, Devot her. Es ist immer eine Form der Beziehung. Aber es ist immer ein Miteinander. Es gehören immer zwei dazu. Aber schräg finde ich wirklich, dass du immer in dieser Montur so rumläufst. Ja, das ist, ich fühle mich so auch am wohlsten, muss ich ganz ehrlich sagen. Nur haben wir gerade am Anfang gesagt, irgendwie auch, wir reden auch über Gruppensex. Ja. Kommen da auch andere Leute hinzu? Ja, ganz genau. Und zwar hat mein Partner, Herr, Freund, wie immer man das nennen möchte, durchaus Spaß daran, wenn andere Männer sich mit mir und an mir vergnügen. Jetzt muss ich ihn sprechen. Peter, 34 Jahre alt. Peter. Ja, hallo Domian. Hallo Peter. Du hast Spaß daran, wenn deine süße Claudia sich mit anderen Männern vergnügt. Ja, korrekt. Ich finde das, das macht mich an. Ich finde das geil, ja. Sind das dann Männer, die auch dominant sind, die devot? Oder wie muss man sich das vorstellen? Also devot sind sie sicherlich nicht. Also, aber die gehorchen dir doch dann, ne? Oder? Nein, die gehorchen mir nicht, sondern es ist eigentlich mehr so, dass man eigentlich zu zwei Männern im Prinzip, also in der Regel treffe ich mich mit denen vorher schon mal kurz, ja, ja, um abzusprechen, was nun passieren soll. Ach so. Das heißt, wir machen, wenn du es so nennen willst, im Prinzip naja, sowas wie ein Schlachtplan. Ja. Also, wie sollst du ungefähr aussehen? Was ist drin? Was ist möglich? Ich meine, es gibt auch Tabus, die wir haben. Welches zum Beispiel? Also grundsätzlich ist Analverkehr beim ersten Mal nicht möglich. Mhm. beim ersten Mal nicht, aber... Ja, wenn man sich öfter sieht, ich meine, warum nicht? Ich meine, es kann immer Situationen geben, wo sowas durchaus möglich ist. Ja. Also es gibt auch Sachen, die eigentlich in die Toilette gehören und nicht unbedingt auf den menschlichen Körper, wobei ich NS auch gar nicht abgeneigt bin, aber naja, also es werden also grundsätzlich mal Grenzen abgesteckt. Hat Claudia denn ein Mitspracherecht, wie die Männer aussehen, oder bestimmst du das? Das bestimme ich. Das bestimmst du. Also du triffst dich mit den Jungs und sagst, das und das ist drin, habt ihr Lust zu kommen, und die sagen, ja okay, wir kommen, dann kommen die. Ja. Jetzt stelle ich mir das vor, es klingelt bei euch an der Tür, Claudia hat sich schon zurecht gemacht mit der Hals- und Halsband, wie immer. Was passiert dann? Die kommen rein? Also ich muss dir erstmal natürlich sagen, dass es nicht ganz genau so abläuft, sondern es läuft eher so ab, ich teste oder ich treffe mich mit denen vorab, schau mir an, ob überhaupt die Chemie stimmt. Ich meine, man muss sich verstehen, es muss Sympathie da sein. Nicht jeder Idiot darf an mein liebstes Spielzeug ran, sozusagen. Insofern, so ganz so wahllos ist das alles nicht. Klar. Wenn es dann stimmt, ja, dann ist es durchaus so, dann gehen wir zu uns. Und dann erwartet sie uns und dann hat sie uns zugefallen zu sein. Das heißt, egal was immer ich verlange, was immer er verlangt, ist dann durchaus ihre Aufgabe. Aber du guckst dann quasi nur zu, wie er es... Ich bin auch aktiv dabei. Du bist auch aktiv dabei. Ja, sicher, natürlich, klar. Ja. Also das heißt, es gibt auch das, was ja eigentlich das Thema deiner Sendung ist, es gibt auch diesen klassischen Gruppensex, also den Dreier oder, was auch schon vorgekommen ist, den Vierer. Mhm. Was macht bei dir die Lust aus... Das ist eine sehr schwere Frage. Ich glaube, die kann man auch gar nicht so richtig beantworten. Versuch es mal. Die Lust aus an der Dominanz. Das ist wirklich eine Frage, die man nur sehr schwer beantworten kann. Weil es eigentlich, es ist so, also ich habe das erste Mal mit 14, glaube ich, für mich festgestellt, dass es eigentlich was ist, was mich interessiert. Also mit Vergewaltigungsspielen, die mir damals schon durch den Kopf gegangen sind, wofür mich meine erste Freundin lustigerweise zum Psychiater geschleppt hat. Es ist einfach es ist eine Art der Sexualität, es ist eine Art der Lust, die man dabei empfindet. Die ist da oder die ist nicht da. Also du kannst Dominanz nicht lernen. Glaube ich auch. Das ist, glaube ich, das ist angeboren oder wie auch immer, aber es ist nicht erlernbar oder nicht übernehmbar, ne, von jemand anderem. Das glaube ich auch. Ich denke, kann es sein, dass das auch schon mal, das habe ich gerade am Anfang nicht richtig kapiert, dass auch schon mal mehrere Männer, dass du mehrere Männer mit in die Wohnung nimmst? Also in der Wohnung, wenn wir jetzt bei konkreten, realen Situationen bleiben, ist es bei uns zu Hause noch nicht passiert. Was aber schon passiert ist, ist, dass wir ein Treffen hatten, wo ich sie mit überrascht habe, dass ich sie gesagt habe, jetzt zieh dich an und wir fahren. Mhm. Und wir sind in ein ihr unbekanntes Hotelzimmer gefahren und da haben dann zwei Männer gewartet. Zwei Männer, also es kann auch mal mehr sein. Ja, also das kann durchaus passieren. Schade, jetzt ist unsere Sendung schon gleich zu Ende. Und ich hätte doch gerne noch ein bisschen mit dir geplaudert. Ja. Aber so ist es nun mal. Ja, das ist ja auch nicht schlimm. Es war schon mal ein interessanter Eindruck. Ja. Du sagst nochmal schöne Grüße an Claudia. Natürlich. Und euch für eure Beziehung ist ja nur ideal. Ihr seid ein Liebespaar und habt sexuell euch auch gefunden in euren Affinitäten. Ne? Ja, wir sind sehr glücklich. Optimal. Ich wünsche alles Gute weiterhin. Ja, dir auch. Dankeschön. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben, das war's für diese Woche. Das ist ja schon die erste Woche, ist schon wieder rum nach der Sommerpause. Mann, wie das geht. Ich bedanke mich bei meinem Team, bei Thomas Reinke, Wolfram Spielkowski, Jan Hölz, Kerstin Klinger, Stefan Gehrig, Thorsten Palut, Nikolas Schelzig, Dirk Winhüsen und Elke Büchter. Montag sind wir nicht im Fernsehen, sondern nur im Radio bei 1Live. Dienstag haben wir dafür eine offene Sendung und nächste Woche Donnerstag heißt unser Thema Das kann ich nicht verzeihen. Ich wünsche euch ein gutes und schönes Wochenende. Wir hören uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag und hören und sehen uns wieder in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Bis dahin, ciao.